Bunkertelefonist. In diesen Tagen wurde ich zu dem, als den mich die Nachwelt kennt, Hitlers Bunkertelefonist. Kommandochef Franz Schädle, er hat im Januar Bruno Gesche abgelöst, eröffnete mir, er habe mich für die Bedienung der Telefonanlage im jetzt technisch voll ausgestatteten Tiefbunker ausgewählt. Sie haben Ihre Sache immer gut gemacht, Misch. Dass die neue Aufgabe eine besondere Auszeichnung für mich war, dass ich dadurch so nah bei Hitler sein würde, wie in diesen Tagen kein anderer, dass mir damit ein fester Platz am geschütztesten Ort Berlins sicher war, für all diese Gedanken hatte ich keine Zeit. Ich sollte die Bunkertelefonanlage bedienen. Das war ein Befehl wie jeder andere, also musste ich mich mit dem Ding schnellstmöglich vertraut machen. Nachdem ich Schädle zum Bunkertelefonisten gemacht hatte, rief ich umgehend Hermann Grätz an, den Techniker von der Post. Er war sofort bereit, mir alles zu zeigen. Mit ihm begab ich mich also zum ersten Mal hinunter in die Katakombe. Nicht weit von meinem Zimmer im Erdgeschoss des Adjutantenflügels stiegen wir einige mit roten Teppichläufern versehene Treppenstufen in den Keller der alten Reichskanzlei hinab. Grätz eilte vorbei an der Personalküche, dem Garderobenraum des Festsaals und den Toiletten. Er zeigte mir die Tür zu einem schmalen Gang, der hinüber in die neue Reichskanzlei führte. Dieser enge, endlose Schlauch war etwa 80 Meter lang und wurde von uns nach dem Hausintendanten Kannenbergallee getauft. Eigentlich diente er dazu, Nahrungsmittel von den Vorratsräumen der neuen Reichskanzlei zum Speisesaal in der alten Reichskanzlei zu bringen. Die Kannenbergallee, in der ich bald oft genug auf dem Weg in die Kellerräume der neuen Reichskanzlei unterwegs sein sollte, betraten wir allerdings nicht. Grätz führte mich wieder ein Stück zurück. Anschließend kamen wir, nachdem wir eine gasdichte Stahltür hinter uns ließen, in einen Schleusenraum, der noch zwei weitere solcher Türen hatte. Beide standen offen. Die Tür geradeaus führte in die Ministergärten. Der Posttechniker trat aber durch die andere, dabei beschleunigte er seinen Schritt, was mir zeigte, dass wir noch lange nicht angekommen waren. Wir befanden uns erst im dem Tiefbunker vorgelagerten Vorbunker. Dieser Vorbunker lag unterhalb des Festsaals der alten Reichskanzlei. Aufgrund der Sprengkraft der englischen und amerikanischen Bomben hatte man während der Bauarbeiten am Tiefbunker zwischen 1943 und 1944 den Resonanzboden des Festsaals noch einmal mit Beton verstärkt. Über einen Notausstieg konnte man in den Garten des benachbarten Auswärtigen Amts gelangen. Der große Keller unter dem Festsaal und dem Wintergarten führte, nur etwa 3 Meter von den Bunkerwänden getrennt, bis zum Bereich des im Westen an den Vorbunker anschließenden Tiefbunkers um den Betonklotz herum. Der Vorbunker verfügte über ein eigenes 40-Kilowatt-Aggregat, durch das Beleuchtung, Heizung, Wasserpumpen und die Frischluftzufuhr betrieben werden konnten. Mehrere Toiletten und Waschgelegenheiten waren ebenso vorhanden wie eine Küche mit Spül- und Vorratsraum. Ferner gab es 2 Abstellkammern, in der einen stapelten sich Bettgestelle und Matratzen, die zweite wurde kurz darauf bis unter die Decke mit Lebensmitteln gefüllt. Dazu kamen wenige Aufenthaltsräume. Später war die eine Seite des Ganges die bewohnte, die andere die unbewohnte Seite. Insgesamt, ohne Mittelgang und Technik, befanden sich im Vorbunker 16 kleine Räume, keiner davon größer als 4x4 Meter. Als ich mit Grätz zum ersten Mal unten war, nahm ich dies alles allerdings noch nicht so im Detail wahr. Wir durchschritten den Vorbunker durch den schmalen Mittelgang, in dem lange Holztische standen, im Eiltempo, ohne auf eine Menschenseele zu treffen. Ich war längst schwindelig gelaufen. Das war das reinste Labyrinth.